Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Herzlich willkommen zum Abgefahren-Podcast-Treffen. Hier heute live vor Ort in Enkirchen mit den drei Moderatoren des Abgefahren-Podcast: Axel, Jan und Thomas und allen Teilnehmern des Treffens. Und dem Sprecher des Intros des Abgefahren-Podcasts. Herzlichen Dank, Tim, für deine Live-Zugabe zum Abgefahren-Podcast hier live in der Enkirch. Und Jungs, herzlich willkommen erstmal, Jan. Hi. Axel. Hi. Und vielen Dank an die Zuschauer, die uns gerade hier in unsere Augen schauen. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Ich glaube, spätestens jetzt hat man verstanden, dass wir live in Enkirch aufnehmen. Das ist eine ganz große Ehre für uns und das macht uns echt extrem viel Spaß. Das gesamte Wochenende, darüber wollen wir gleich sprechen. Ja, wie geht's euch? Wie geht's dir, Axel? Super. Wetter ist geil, Leute sind geil, Location ist geil, also Essen ist geil, oder? Ja, absolut. Mega. Ich schaue den Jan an. Ich habe nichts erwartet und viel bekommen. Und das ist eigentlich genau das, was heute passiert ist. Oder gestern schon passiert ist. Und das ist, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Das ist total cool. Und wir haben uns extra die 50. Episode des Abgefahren-Podcasts für heute aufbewahrt. Wir wollten eine Jubiläumsepisode hier aufnehmen bei unserem Treffen mit unseren Hörern und Hörerinnen hier vom Abgefahren-Podcast und wir sind total glücklich, dass wir das hier machen können. Wir haben, das dürfen wir glaube ich sagen, wir haben Samstagabend, wir haben schon eine Menge erlebt. Ich glaube nicht, dass wir das sagen dürfen. Samstagabend, ich denke, das sollte geheim bleiben, oder? Das muss doch keiner wissen. Genau, wir müssen die Leute neugierig machen das nächste Mal. Ihr müsst dabei sein, wenn wir das nächste Mal irgendwo live aufnehmen. Wir haben uns ein bisschen was ausgedacht für heute. Echt? Ja, sicherlich so Sachen, wie wir es immer machen, ne? Ein bisschen Rückmeldung, Feedback, ein paar Fakten und dann ganz viel über Enkirch und das Treffen hier, oder? Ja. Genau, so sieht's aus. Axel, sag mal was. Also, was man ja sagen muss, ihr denkt ja immer, der Podcast, dass das wir sind, aber das ist ja gar nicht so, denn der Podcast, der wäre ja gar nicht bis zur 50. Episode gekommen ohne euch. Ja, also wir würden das ja, wenn das keiner hören würde, würden wir ja nicht 50 Episoden machen. Also so stumpf sind wir ja dann doch nicht. Insofern, im Prinzip ist der Podcast ja auch auf jeden Fall ihr als Hörer, ne? Also ohne euch wird es auf jeden Fall nicht laufen. Und das muss einfach auch mal gesagt sein. Also das freut uns total, dass wir so viele Zuhörer haben und dass das so gut ankommt. Und genau, das gibt uns total viel zurück. Ja, und man sieht ja eigentlich nur Zahlen, ne? Man sieht, dass da gibt's Downloads und da gibt's ein paar andere Zahlen und Charts und Rankings und so weiter, aber viel mehr sieht man ja gar nicht. Und jetzt Gesichter. Ich bin hier hingekommen und habe gedacht, cool, die ersten Gesichter waren schon da, ne? Hier Frank war da gestern und dann kamen immer mehr Gesichter und es war, also mir macht total Spaß und ich finde das total cool, dass das, wir haben so eben drüber gesprochen hier, dass es total harmoniert eigentlich und dass jeder so sein Ding macht und trotzdem machen wir doch ein bisschen was zusammen und das war. Wir haben alle die gleiche Leidenschaft, das ist ja nun mal ja, das, was uns, das wir teilen und das ist glaube ich das, warum wir alle hier sind. Wir haben verschiedenste Fahrzeuge hier, verschiedenste Menschen und irgendwie sind doch alle irgendwie zusammen und ihr habt euch untereinander kennengelernt, das macht uns ganz stolz und ich glaube, da werden auch so einige Bekanntschaften noch über den Podcast und vor allen Dingen über dieses Wochenende hinaus bestehen bleiben. Ja. Genau. Das macht uns wirklich also total Freude, das zu sehen, dass ihr nicht sozusagen immer nur auf uns guckt oder so, sondern wir sind eigentlich gar nicht so wichtig. Ihr habt viel Spaß miteinander. So, und das ist eigentlich viel geiler, ja, genau. Als wenn wir hier die Alleinunterhalter wären und alle immer nur gucken, was machen die gerade und jetzt gehen müssen wir die jetzt bespaßen? Genau. Genau. Genauso so haben wir uns das gewünscht. Ne? Ja. Axel, unser Zahlenfeti hier beim Abgefahren-Podcast, hat ein bisschen was vorbereitet. Wolltest du mal ein bisschen was sagen? Weil die Frage bekommen wir ja oft gestellt. Ne? Es wird oft gefragt, wie viele Follower habt ihr denn? Und dann fange ich mal an zu erklären, Follower bei Podcasts ist ein bisschen schwierig. Kann man gar nicht so sagen. Wir denken eher in Downloads. Und auch das ist immer so eine Sache, die man nicht so per Tag sehen kann, wenn wir die Episode veröffentlichen. Man muss es über die Zeit sehen und da ist zum Beispiel so ein Monat ist eine gute Grundlage, wo man sagen kann, wie viele Downloads habt ihr denn pro Monat? Ne? Ja, genau. Das hast du mal rausgesucht? Genau, habe ich mal geguckt und wir liegen ungefähr bei 10.000 Downloads im Monat. Das heißt, 10.000 Episoden werden im Monat runtergeladen. Das ist schon ziemlich ordentlich, wenn man das mal 12 nimmt, sind das 120.000 im Jahr. Da kriegst du schon ein Stadion von mehreren. Genau. Da kommen so die, bei mir zählen Fetisch, die Härchen irgendwie, die Gänsehaut. Fairerweise müssen wir sagen, wir wissen natürlich nicht, wer wirklich den Inhalt dann auch wirklich wahrgenommen hat. Ne? Also Download heißt nicht gleich hören, aber wir gehen erstmal davon aus und wir haben ja heute auch viele oder beziehungsweise an dem Wochenende viel Feedback bekommen zu Themen, die wir hatten. Das macht mich übrigens auch unheimlich stolz. Also ihr könnt auch gleich gerne nochmal dazukommen, wenn euch was wichtig ist. Aber ich habe von so ein Mikro über. Ich habe von Menschen gehört, die haben sich die Batterie gekauft, die ich mittlerweile oft genug angesprochen habe. Hallo Sven. wir haben von anderen Menschen gehört, darf man dieses böse Wort Wurstfänger in den Mund nehmen? Also auch das ist irgendwie angekommen. Muss ja in jede Episode rein. Und wahrscheinlich gibt es noch zig andere Themen, die, und das ist das, warum wir das machen. Ja, so. Und das mal zurückgemeldet bekommen, dass euch das irgendwie hilft, das ist uns ganz wichtig. Genau, das ist cool. Und es gibt auch so Podcast-Charts, also von Apple, die machen sowas. Da liegen wir in den Top 5, also der Camping-Podcasts. Also klar, Camper-Style zum Beispiel, die sind oberhalb von uns, aber im Moment ist zum Beispiel Camper-Man, kennen wahrscheinlich auch viele, hinter uns. Also die sind ja eigentlich ein bisschen bekannter als wir, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, Macht uns schon stolz irgendwie, weil wir ja auch gar nicht das Ziel haben, jetzt maximale Hörerzahl irgendwie aufzuhäufen oder so. Das ist ja, wir wollen ja kein Geld damit verdienen, ne? Wir machen ja keine Kooperation, nix. Und insofern ist das ja für uns eigentlich egal, aber es freut einen halt, ne? Genau. Dass es so erfolgreich ist. Ja. Ne? Genau. Ja. Also das, was wir hier gerade erleben, ist halt unser Geschenk. Habe ich, glaube ich, schon öfter hier an diesem Wochenende gesagt. Das ist ein gesagt. Schönes Wort. Das gefällt aber mir. Es ist wirklich so. Aber das weißt du, das habe ich schon immer so gesehen, auch in meinen Lauf-Podcasts. Das ist das größte Geschenk, diese Menschen kennenzulernen und Freundschaften zu entwickeln. Ganz genau. Das gibt uns unheimlich viel zurück, ne? Wenn man dann euch trifft und so zusammen irgendwie, auch wie gesagt, ihr seid ja doch sehr, sehr unterschiedlich so, ne? Also auch altersmäßig streut sich das sehr groß, ne? Ihr auf jeden Fall mit 81 und 80, ganz toll, dass ihr das noch so macht, finde ich super. Aber die Frage stellt sich vielleicht, wie ging es eigentlich los, oder? Jan? Ja, das war schon komisch. Thomas und ich hatten mal, also ich kenne Thomas vom Laufen her, ich habe seinen Lauf-Podcast gehört, irgendwann hat er mal gefragt, ich bräuchte mal einen Laufanfänger. Da habe ich gesagt, wir können uns gerne mal unterhalten und daraus hat sich dann halt echt die Freundschaft entwickelt. Und wir beide hatten mal geplant, kann ich mich noch genau daran erinnern, saßen wir in Mülheim unten an der Ruhr und haben überlegt, sollen wir nicht einen Technik-Podcast machen, so Technik-Gadgets. Wir sind wirklich gelaufen und beim Laufen haben wir überlegt, wie können wir das mal einen anderen umsetzen? Podcast, also einfach mal ein anderes Thema aufgreifen. Genau. Ja. Das ist aber dann, es hat sich in der Ruhe verloren. Ja. Nee, es war, glaube ich, gut, dass wir es nicht gemacht haben, so im Nachhinein. Und am Ende kam dann irgendwann ja nach unserem Event in Lauf-Event, wo du noch, Axel, im Zelt da warst und Thomas bei uns im Hubbett oben geschlafen hat mit Carsten zusammen. Das war kuschelig eng, ne? Da hatte ich noch keine Ahnung von Camping und habe schon in dem Ding, wo wir jetzt hier gerade sitzen, vom Jan, in dem Teilintegrierten mal eine Nacht verbracht. Keine Ahnung von Camping, aber darum sagen wir auch schon mal, Jan ist schuld. Es hat mir nicht geschadet. Ja. Ja, und so hat sich das ja entwickelt und irgendwann kam der Axel halt mit seinem, oder du kamst zuerst mit deinem Wagen, dann kam Axel, nee, wie war's denn? Du hast zuerst, ne? Genau, ja. Und dann kam Thomas dazu und dann haben wir irgendwann mal, rief Thomas mich an, sollen wir nicht was machen? Der Axel wäre auch dabei und ich kannte Axel halt auch von deinem Rennsandale-Podcast. Ja, könnten wir mal überlegen. Und dann haben wir uns einmal zusammengeschlossen, glaube ich, und dann war eigentlich relativ schnell klar, jo, machen wir, ne? Genau. Wichtig ist ja, wenn es drei Leute machen, glaube ich, das könnt ihr, glaube ich, alle nachvollziehen, dass die Chemie irgendwo passen muss. Ne? Man muss sie schon irgendwie auch mögen und muss auch irgendwo auf der gleichen Wellenlänge sein. Sonst wird das wahrscheinlich eine sehr anstrengende uncoole Sache und das war uns sofort klar, das passt. Jetzt haben wir die gleiche, also jetzt haben wir zwei gleiche Leidenschaften, nämlich Laufen und Camping. Das ist genau. Natürlich eine Besonderheit, aber ich habe noch keinen Laufpodcast. Also ja, genau, ja. Genau. Aber das musst du jetzt auch nicht mehr haben. Brauchst du jetzt auch nicht mehr. Ja. Ja, und das ist natürlich so, Thomas macht ja seinen Running-Podcast zumindest auch alleine und ich meinen Rennsandale-Podcast habe ich auch allein gemacht. Und da kann man natürlich machen, was man will. Man muss sich mit niemandem abstimmen und so. Und das hat natürlich nur einen gewissen Freiheitsgrad. Und das, da hatte ich auch so ein bisschen Angst vor, dass man sich dann irgendwie, eigentlich verstehen wir uns super und jetzt machen wir diesen Podcast und dann gibt es vielleicht irgendwie Zwist irgendwie oder so, dann geht sowas vielleicht auch schief. Ne? Könnte ja sein. Und dann geht es auch mit der Freundschaft vielleicht dann irgendwie schief. Das ist natürlich auch immer so eine Gefahr. Aber bisher kann ich jedenfalls sagen, ist es überhaupt nicht so. Ja. Und da nimmt sich auch keiner dem anderen die Butter vom Brot oder ist sauer, weil der eine dies gemacht hat oder der andere das oder eine gute Idee hatte oder das ist auch. Oder eine Scheißidee. Oder eine Scheißidee. Auch das gibt's. Also erstens das, aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wenn man einen Podcast alleine hostet, ist es halt auch die Arbeit, die man alleine trägt. Und das muss ich leidlich feststellen bei meinem Lauf-Podcast, dass man dann auch mal antriebslos ist und du brauchst vielleicht mal jemanden, so wie es bei in unserer Dreierkonstellation ist, der dann sagt, soll man nicht mal ein Thema machen und soll man nicht mal nächste Woche wieder aufnehmen, auch wenn du vielleicht eigentlich nächste Woche nicht hättest aufnehmen wollen, aber diese Gruppendynamik bringt es dann voran und die Nachbearbeitung so einer Episode ist halt auch nicht ohne, das seht ihr nachher nicht mehr. Also ihr habt ja die Vorbereitung gesehen, das war jetzt hier natürlich ein bisschen speziell, weil wir ein anderes Setup haben mal zu Hause, aber es gibt auch noch eine Nachbearbeitung, da müssen wir das alles noch zusammenbasteln, Text dazu schreiben, Bilder dazu hochladen, das Ganze veröffentlichen, ist alles Arbeit und wenn wir uns das durch drei Leute teilen, dann geht es wieder, als wenn es einer alleine machen müsste. Also für mich ist so, ich habe ja heute Morgen da gesessen mit meinem Rechner und habe halt eine Episode geschnitten. Die ist anderthalb Stunden ungefähr. Wir haben die halt aufgezeichnet, haben wir logischerweise anderthalb Stunden für gebraucht. mit ein bisschen Vorlauf, mit ein bisschen Nachlauf. Ja komm, unser Vorlauf ist schon, der ist schon ordentlich meistens. Ja, und aber jetzt die Episode an sich, anderthalb Stunden hat das gedauert. Ja. Jetzt habe ich bestimmt noch mal zweieinhalb Stunden irgendwie an dem Ding gesessen und noch. Manchmal fällt man sich ins Wort, weil wir das ja remote machen. Also wir sitzen ja alle zu Hause, wir treffen uns ja nicht dafür. Und da fällt man sich schon mal ins Wort. Und das ist einfach schlecht für euch, weil ihr das dann nicht verstehen könnt, so wenn wir zeitgleich reden. Und das versuche ich dann zum Beispiel dann Spuren stumm zu schalten von demjenigen, der gerade vielleicht aus Versehen jemandem anders ins Wort fällt und solche Sachen. Da muss man das ganze Ding nochmal hören. Das dauert dann deutlich länger als diese anderthalb Stunden, weil man dann wieder zurück und dann nochmal hören, ob man nichts kaputt gemacht hat und so weiter. Und dann muss man es nochmal exportieren und den Text dazu schreiben und dann sagen wir, ja, und das packen wir in die Shownotes zum Beispiel. Das merken wir uns aber nicht. Dass du das ansprichst. Ist unser Problem. Aber unser Problem. Und dann müssen wir natürlich, da habe ich gesagt, packe ich in die Shownotes. Wir wollen das dann möglichst auch liefern. Also es gibt ganz viele Podcasts, die sagen, das ist ein Shownotes. Ja, und dann findest du es dann nicht. Genau. Und finde ich immer ärgerlich als Podcast-Hörer. Und dann höre ich das. Okay, dann sagen wir, okay, das kommt in die Shownotes. Braucht ihr euch nicht mitschreiben. Und dann habe ich jetzt eben die Sachen zusammengesucht, die ganzen Links und so weiter, dass die dann unten in den Shownotes sind und in den Blogartikel und so weiter. Und manchmal sind die fast zeitgleich schon drin. Manchmal. Ja, ja. Aber halt genau, wir haben ja so eine Vorbereitung, da stehen die auch drin. Ne? Aber halt man muss die nochmal zusammensuchen. Ja. Und, genau. Und was auch ein sehr cooles Zeichen ist, wenn die Hörer da draußen aufpassen und sich beschweren, wenn irgendwas mit den Shownotes nicht stimmt. Das gibt es nämlich auch. Ja. Und das ist eigentlich zwar unser Versäumnis gewesen, was nicht richtig gemacht zu haben, aber es ist aber auch ein Zeichen, dass es Leute gibt da draußen, die aufmerksam das verfolgen und die dann auch berechtigterweise Kritik ausüben. Was heißt, also nicht Hinweis, bösartige ne? Hinweise. Ihr habt da was vergessen, könnt ihr das bitte nachreichen. Machen wir dann auch in der Machen Regel. Machen wir dann auch, genau. Ja. Und was wir auch super finden, ist die Kommentarfunktion. Die hatten wir erst, war die irgendwie ziemlich nervig, weil nämlich, wenn man sowas freischaltet, dann hat man am Tag irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt, aber so 10 bis 100 Kommentare. Die sind aber nicht von euch, sondern von irgendeinem Bot, der da irgendwie irgendwelche Spam. Links reinpostet für irgendwelche Sexseiten oder sonst irgendwas. Und die muss man dann alle, am Anfang haben wir es so gemacht, jeden Kommentar schalten wir frei oder löschen ihn. Dann hatten wir jeden Tag irgendwie 10 E-Mails mit, hier soll ein Kommentar freigeschaltet werden. Dann muss man immer löschen. irgendwie. Und da haben wir jetzt so einen Gegenbot, ne, der das gut rausfiltert, ne, ja, so ein Spam-Ding, was das dann rausfiltert, und das ist jetzt nicht mehr so viel Arbeit. Dann, das ist das super mit den Kommentaren. Man muss sagen, aber unsere Hörerinnen und Hörer sind ja kreativ genug, uns irgendwie zu kontaktieren und uns irgendwie Rückmeldung zu Episoden zu geben, sei es per E-Mail oder Insta oder echt oder in echt at abgefahren echt, Podcast echt, echt, echt ab. at abgefahren genau. Minus-podcast.de, so genau, die E-Mail-Adresse. Ja. Unter anderem geht das. Erreicht so. Uns alle drei auf einmal. Oder jeden einzelnen Namen von uns mit @abgefahren-podcast, also Thomas, Jan oder Axel, geht ja, auch. Genau. Ja, sehr schön. Genau, also am Ende ist das die Entwicklungsgeschichte dieses Podcasts. Ne? Wir sind leidenschaftliche Podcaster, Axel und ich schon immer gewesen, eigentlich das schon sehr lange. Also ich habe das seit 2014 gemacht, den Running Podcast. Da wussten viele noch nicht, was ein Podcast überhaupt ist. Das muss ich immer dazu sagen. Heute weiß man es ja zum Glück. Und deswegen bin ich froh und glücklich, zwei so kompetente Partner hier gefunden zu haben. Zwei so liebe Menschen, mit denen das so viel Spaß macht. Ja. Ja. Ja, das geht mir auch so. Also, wie gesagt, ich hatte am Anfang so ein bisschen Schiss, als da Thomas mit der Idee kam. Denkt man schon so ein bisschen drüber nach, irgendwie in mehreren. Alleine war auf jeden Fall für mich klar, mache ich keinen Camping-Podcast. Irgendwie, das war auf jeden Fall klar, das mache ich nicht. Weil es auch für euch langweilig ist, ja. Also wenn einer alleine das macht und dann die Themen vorträgt, das habe ich einfach bei dem Laufpodcast so gemerkt, dass das wird langweilig. Man selber redet das dann runter. Das ist gar nicht so wenig Vorbereitung, aber man redet das irgendwie so runter und das ist für die Zuhörer eher langweilig oft. Und da ist mehr Dynamik drin, wenn wir uns hier so schön ins Wort fallen. Ja, einmal das. Und ich sag mal, wir arbeiten ja auch unterschiedlich oder wir reisen unterschiedlich, ne? Ja, also ich genau. Sag mal, das, wir decken den größeren Bereich. Ihr reist ja auch hier alle unterschiedlich. Ich meine, es sind ja völlig unterschiedliche Fahrzeuge. Ihr macht total andere Urlaub. Ihr wart jetzt monatelang weg. Ne? Also wenn ich euch angucke und oder jahrelang? Jahrelang inzwischen. Ja, deshalb, also das ist so Dinge, wo also das passt dann schon zusammen. Also mir macht das total Spaß, einfach weil wir auch unterschiedlich sind und ja. Mag das total. Und ja, Technik-Nerds sind wir alle, von daher macht es auch Spaß, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, die im Wohnmobil sind, als auch hier. Ich meine, man sieht es jetzt auf dem Tisch, das ist jetzt nicht Wahnsinnstechnik, aber es ist halt Technik und die muss auch erstmal da sein und die können wir nutzen und ja, also alles zusammen macht das einen Heidenspaß seitdem und noch mehr Spaß macht jetzt endlich Gesichter zu kennen. Also das ist, wir wiederholen uns glaube ich hier, ne? Aber das ist echt und das Feedback ist cool. Macht ja. Schon Spaß. Oh, ja. Live. Sehr schön, danke, danke. Jetzt habe ich das Atmo-Mikrofon nicht offen gehabt. Mist. Ja, es ist angekommen. Genau. Was passiert denn jetzt noch hier bei unserem Treffen? Genau, also, wir haben ja schon viele Versprechen, glaube ich, eingehalten. Ne? Also erst genau, wie ist die Versprecherquote, also die Versprechungsquote, glaube ich, ganz gut. Ne? Wir haben gesagt, zappen können wir gehen, wandern. Und, habt ihr eine coole Wanderung gemacht? Und hier, guck mal, jetzt kann ich den Axel sogar anfassen, wenn ich sprechen möchte. Das ist auch mal cool. Also ich wollte eigentlich sagen, wir haben eigentlich versprochen, dass wir kein Zeitgerüst aufstellen irgendwie. Das haben wir auf jeden Fall eingehalten. Genau, das haben wir eingehalten. Also irgendwie haben wir uns dann hier spontan geeinigt, zu irgendwelchen frei gestalteten Uhrzeiten irgendwas zu machen. Genau. Und jetzt, Axel, wir waren zappen schon mehrfach, ne? Ja. Also sowohl Freitag als auch Samstag. Hatte ich auch gar nicht gedacht, dass ihr so viel Interesse daran habt, aber schön. Also genau. Das hat ja gut geklappt. Ja. Wir haben schon gesagt, wenn es eine andere Location werden sollte, muss auf jeden Fall mit Wasser sein. Ne? Ja. Also ohne Wasser kann er geht nicht. Ja. Ja. Dann, ich spreche jetzt mal von meiner Warte aus, waren wir heute Morgen, am Samstagmorgen, waren wir wandern, haben eine schöne Wandertour gemacht. Das ist auch mal so cool, wenn du dann Leute hier hast, die das dann übernehmen. Ich musste mich um nichts kümmern. Also der, das ist wie immer, ne, bei dir. Der Marius alias Elmo Van, genau. Ich muss mich um nichts kümmern. Der wandert sehr gerne, genauso wie der Walter. Und die beiden haben in Kooperation eigentlich hier uns eine super schöne Wanderstrecke rausgesucht. Wir sind über den Moselsteig gewandert. Meine Frau und ich, wir sind ein bisschen früher ausgestiegen, weil ich wollte einfach noch ein bisschen hier auf dem Platz sein. Ich wollte auch noch ein bisschen zappen und wir sind dann mit dem Bus. Im Übrigen der Bus, perfekt, der stand für uns bereit. Wir waren in 5 Minuten wieder am Campingplatz von Traben-Trarbach hierher. Ganz kurz, ja. Für uns, die ja hier waren, wir haben eure Wanderung ja live verfolgt, ne? Ja, weil Marius hat quasi minütlich auf Instagram gesetzt. Irgendwelche Stories gesendet und wir konnten die dann hier quasi live verfolgen, dass ihr da... Ja. Sowohl Aufnahmen macht, die wir vielleicht nachher noch einspielen, oder nicht vielleicht, ne, die werden wir nachher noch einspielen. Und ja, wir haben eure Wanderung hier verfolgt, obwohl wir hier unterm Sonnenschirm bzw. unter der Markise lässig gechillt haben. Also eigentlich hätte man es erwarten können, dass das eine wirklich coole Wanderung wird, bei dem Gebiet, was man hier zur Verfügung hat an der Mosel. Also Moselsteig auf der anderen Seite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Eifelsteig. Wir waren, also wir jetzt, ich weiß nicht, wart ihr, ich gucke gerade mal Olli und Nicole an, wart ihr denn jetzt auf der anderen Seite auf dem Eifelsteig auch? Ja. Ja, genau. Also die restliche Truppe, nachdem wir uns abgesetzt haben, meine Frau und ich, die sind der anderen Seite noch über den Eifelsteig ein Stück gelaufen. Dann ging es erst richtig los, natürlich, klar. Ja. Aber ich will einfach sagen, die Wanderung war einfach toll, tolles Gebiet, tolles Wetter und ja, wir haben ein bisschen Wein getrunken, ein bisschen was gegessen und sind viel gelaufen. Also ich glaube, das war eine Aktivität, die hat schon richtig Spaß gemacht, ja. Genau. Kommt denn noch was? Ist das jetzt vorbei oder was? Ich glaube, morgen früh gibt's ein Date, ne? Ja, morgen früh. Ich muss früher aufstehen als heute, ne? Ja, absolut. Jan, heute Morgen habe ich in deinem Wohnmobil irgendwie, ich habe da reingerufen, aber keine Resonanz erfahren. Also Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Morgen wollen wir auf jeden Fall nochmal die Laufschuhe schnüren, bisschen laufen. Ich glaube, der Sven, der guckt schon ganz interessiert. Wir hatten da gerade schon eben, er hatte sich nämlich auch eine Strecke rausgesucht. Da werden wir sicherlich auch nochmal ein bisschen laufen für die Interessierten. Aber der Tag heute ist ja auch noch nicht zu Ende. Ja, und wir haben schon überlegt, also von unserer Seite aus, dass wir morgen nochmal mit dem Fahrrad los wollen. Wahrscheinlich Traben-Trarbach und hinten nochmal oben über diese, in die andere Schleife rein und nochmal hier rüber. Könnte so eine 15-Kilometer-Tour werden mit dem Rad. Also wer Lust hat, dann sich dann nach dem Laufen, also für mich laufen, dann irgendwann im, ja, könnte Mittag werden, ne, dann wahrscheinlich nochmal anzuschließen. Also wir werden nochmal ein bisschen das Fahrrad bewegen. Also der Platz vielleicht nochmal ganz kurz als Info. Die haben ja immer hier so einen 24-Stunden-Tarif. Das heißt, die Zeit, wo ihr angekommen seid, ist sozusagen auch eure Abreisezeit. Das finde ich persönlich sehr fair. Ich bin um 21 Uhr angekommen. 21 Uhr sollte ich dann wieder genau, was du machst. Genau. Okay. Ja. Ja, ich denke, die Subs stehen auch noch zur Verfügung. Also wer morgen nochmal aufs Wasser will, wer Lust hat. Wie immer an diesem Wochenende individuell zu betrachten. Ja. Jeder kann morgen noch was machen oder kann auch abreisen, wie auch immer. Ein bisschen was haben wir auf jeden Fall noch. Heute werden wir sicherlich wahrscheinlich noch gemeinsam ein bisschen was essen. Mhm. Ich habe jemanden gesehen, der hat eine Gitarre mit. Wir schauen mal, ob er vielleicht noch gestern haben wir Feuerchen gemacht, einen Highfire, ne? Jans Highfire ja, aufgebaut. Auch interessantes Thema. Ja. Und wir wären ja nicht der abgefahren Podcast, ich glaube, das darf ich mal spoilern, wenn wir nicht sagen würden, okay, wir können ja auch mal zwei verschiedene Highfire-Systeme testen, oder? Auf jeden Fall. Einmal das Original für sündhaft teures Geld und einmal ein China-Nachbau. Ein China-Kracher. Vielleicht gibt's heute Abend den Nachbau, nachdem es gestern das Original gab. Einfach mal so, das ist ja für euch interessant und wir werden es später im Podcast sicherlich nochmal einmal erwähnen, was jetzt das Fazit daraus ist. Okay. Das ist ja ganz interessant für die Leute. Kann man sich jetzt ein 20-Euro-Teil kaufen oder muss es unbedingt das 100-Euro-Teil? Ja, ich bin auch gespannt, ob ich zu viel Geld versenkt habe. Ich sage einfach mal Preise, ob sie jetzt stimmen, weiß ich gar nicht ganz genau. Aber in ungefähr kommt das, glaube ich, hin. Ne? Am Ende sind es ja Ständer, falls jetzt jemand nicht weiß, worüber wir reden, sind es Ständer, wo man Holzscheite auflegen kann und die da abbrennen lassen kann. Es ist so ein Netz, so ein Edelstahlnetz, so ein relativ feines, sodass keine Glut nach unten durchfällt, sodass die Wiese zum Beispiel nicht verbrennt. Und du kannst das natürlich anders als eine Feuerschale, die natürlich auch komplett heiß wird und dann auch sehr lange heiß ist, die du also nicht an dem Abend dann wieder einpacken und mitnehmen könntest, ist dieses Netz halt innerhalb von Minuten kalt, wenn das ausgeglüht ist und kannst du dann auch relativ schnell wieder wegpacken. Ne? Kannst du auch schön klein machen, das ist eine kleine Rolle. Das sehe ich so als Vorteil gegenüber einer Feuerschale. Feuerschale ist auch cool, aber ist erstens natürlich ziemlich schwer und zweitens ist sie auch ziemlich lange heiß. Ja, und noch ein anderer Punkt ist, es verbrennt tatsächlich fast alles zu Asche, also zu wenig Aschenstaub. Also was wir heute Morgen weggeräumt haben, war ja... Wo ist das denn zu haben? Eine Handvoll. Da gibt es so einen Händler im Internet. Also ganz viele. Also den ich jetzt gestern hatte, war der von Fennec, der Original Highfire. Kostet, wie gesagt, so um die 100 Euro. Aber wir testen heute Abend mal den anderen. Wir gucken uns heute Abend mal den anderen. Einfach mal für Spaß, weil das ist doch mal ganz interessant zu sehen. Amazon, eBay, den gibt's ja. Also muss man nur googeln. Die sind nicht teuer. Also nicht schwer zu finden. Können wir uns auch mal hier bei den anwesenden Hörerinnen und Hörern auch mal die Aufbauweise anschauen? Also die Qualität einfach von diesen Stangen. Keine Ahnung, wie man das beschreiben kann und ob es da Unterschiede gibt. Sehen wir gleich. Mutmaßlich ja. Genau. Wir schauen mal. Ja. Schön. Genau, das gibt's. Und was machen wir noch? Hier auf dem Platz gibt's nachher noch sogar tatsächlich externe Live-Musik, haben wir gehört. Nicht hier auf dem Platz, im Dorf, ein Stück, in Enkel. Ein Stück genau, 600 Meter von hier. Also wir gehen gleich rüber mal gucken. Ist eine Blaskapelle mit zusätzlichen Instrumenten, die irgendwie Musik machen in einem Weingut. Also klingt nach, man kann was trinken, ein bisschen Musik hören. Wie immer die Musik wird, also ich kann es noch nicht einschätzen. Von den Titeln, die sie beschrieben haben, würde ich sagen, wird lässig, aber naja, schauen wir mal, ne? Und ob es was zu essen gibt dort, weiß ich auch noch nicht. Der eine oder andere geht hin, der eine oder andere bleibt hier, denke ich. Wie es beliebt. Wie es beliebt, genau. Ja. Sehr schön. Und ansonsten morgen einen Tag verbringen. Dann fahren wir alle nach Hause. Leider. Nee, alle nicht. Der Walter bleibt bis Montag. Hat er echt? Ja. Sehr schön. Die hat einen super schönen Platz für uns abgesperrt, oder? Oh ja. Also Enkich hat das richtig gut gemacht. Oh ja. Wir stehen direkt an der Mosel. Also perfekter Blick. Nur getrennt von dem Radweg. Genau. Ja, wir müssen tatsächlich über den Radweg. Genau. Das ja, total. Ja. Wir können die Subs tatsächlich wirklich einfach hier reinlassen. Ja. Also es ist wirklich Luxus. Die Schleuse ist gesperrt, es fährt keine Berufsschifffahrt im Moment, was auch super ist beim Suppen, gerade wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Ein so ein Besucherschiff, das pendelt weiße hier Flotte, zwischen ne? den, genau, weiße Flotte, ja. die pendelt hier zwischen den Schleusen hin und her. Ja, die hat mich auch so eben geärgert, ne? Auf deinem Board. Also ich war gerade auf deinem Board, das ist ja ein bisschen wackeliger als unseres und ich kam nicht rum und dann stand ich quer zur Welle. Das war, boah, nett. Schön. Ja, danke. Okay. Gut. Ja, danke euch. Das sollte das Grundgerüst sein zu dieser Episode. Was genau. ihr jetzt, die uns hier in die Augen schaut, was ihr nicht wisst, ist natürlich, dass wir noch eine Menge Interviews geführt haben. Der eine oder andere weiß es ja. Die basteln wir noch mit in die Episode rein und dann haben wir, glaube ich, eine Runde. Ja. 50. Wenn jetzt noch einer von euch was zu sagen hat, ich hätte noch ein Mikro. Also, ihr müsst nur aufzeigen, ich komme sofort zu euch. Da, guck mal, geht doch. Da, geht doch, genau. So funktioniert es. So, der rasende Reporter geht einmal. So, wir sind alte Nürburgring-Camper. Wir machen das schon über 30, 35 Jahre und sind so ein bisschen rumgekommen in ganz Europa. Überall, wo wir hinkommen, treffen wir immer auf die gleichen Probleme, die wir praktisch als Wohnmobilfahrer haben, nämlich die Sicherheit. Und wenn du irgendwo in der Ecke stehst und musst immer zusehen, wie sieht das so um dich herum aus und so, und wie kann man sich schützen. Und dann habe ich mir was zugelegt. Das ist ein Bewegungsmelder mit einer Empfangsstation, die ich in die Steckdose stecken kann, falls ich 220 Volt habe. So, den kann ich praktisch hinstellen, wo ich will, auf der Treppe oder ich hänge den am Spiegel vorne. Wenn einer kommt, geht einmal ums Auto rum, mit Sicherheit. Der geht nicht direkt auf die Tür zu, sondern der geht einmal mal die Lage peilen, einmal links, einmal rechts. Dann hat er schon geortet. Dann hat er drin mir schon Bescheid gegeben. Da draußen tut sich was. So, und dann stelle ich mich dann praktisch hin, dass ich nach hinten 3 Meter zurückfahren kann. Wenn sich also vorne einer quer vorstellen sollte, mich blockieren, kann ich 3 Meter zurückfahren und kann dann an der Seite vorbei. Und das ist einfach eine tolle Sache. Man kann ganz anders einschlafen. Man hört, hier hat es geraschelt. Wir haben ja Polen gefahren. Dreimal zwei Monate Polen. Das hat es geräuscht. Und früher hatte ich ja meine Fahrräder auch noch da hinten drauf. Die habe ich ja Gott sei Dank jetzt in der Garage. Aber ein Pedelec da hinten drauf hängen, würde ich da nicht tun. Also, ich muss da auf meine Sachen aufpassen. Und dann höre ich, hier hat es geknackt. Was hat denn für ein Geräusch? Da ist noch was. Und es ist einfach schlimm, wenn du dann nicht einschlafen kannst. Und mit dem Ding kannst du wunderbar einschlafen, weil wenn einer kommt, dann löst er den aus und dann weiß ich Bescheid, dann schmeiß ich den Riemen auf der Orgel und fahr weg. Macht der Alarm? Macht der richtig Alarm? Also wird der laut? Ich kann euch das aber gleich mal vorführen. Cool. Kein Problem. Kann das Mikro mal mitnehmen. Ich kann aber keinem erzählen, nachts um 3 Uhr, dass da einer gegen meine Taschenlampe gelaufen ist. Das kann ich nicht. Ich fahre einfach weg. So, und das ist die beste Möglichkeit. Auch dazu kommt gerade auch noch das Einkaufen am Intermarché. Jeder sitzende Jüngelchen sitzen in der Ecke und gucken, wer kommt da an. Dann sehen die, aha, die steigen beide aus und gehen in den Intermarché. Da geht einer von den Knaben hinter euch her oder hinter demjenigen her, hat ein Handy in der Hand und telefoniert mit dem Kumpel da draußen. Hör mal, die stehen gerade an der Fleischtheke. Du kannst mal gucken. Du kennst doch keinen. Also sind die drin und alles, was dann rumliegt, wird sowieso eingesackt. Und das Ding ist also wirklich eine tolle Sache. Und das benutze ich also zu Hause auch. ich habe ein gutes Verhältnis mit meinen Nachbarn. Und wenn ich wegfahre, kriegt er die Empfangsstation und der Melder bei mir in der Wohnung. Wenn bei mir einer einsteigt, kann er, als Handwerker kann ich da in seine Bude reinkommen. Falls da einer reingeht, hört der Nachbar den. Und er ist Kickboxer. Dann hat er sich also mit dem Verkehrten angelegt. Ja. So. Aber das braucht er ja gar nicht. Der braucht ja nur die Polizei holen und guckt da mal, oder außen einmal rumgucken, ist da irgendwo was offen. Es ist einfach eine tolle Sache. So, und hier ist das Ding. Na, gib mir mal. Ja. Lies das mal gerade vor. Einfach, um das jetzt schon mal im Audio zu haben, weil sonst haben wir es nämlich nachher vergessen. Das ist ein Funk- und Bewegungsmelder. Steht da noch Detecteur de Mouvement sans Fil, also auf Französisch. Wird mit Batterien betrieben, 12 Volt, 5 Volt. Ich denke, machen wir gleich mal ein Foto von, können wir vielleicht in die Shownotes packen, so wie wir das ja versprochen haben, ne, soeben. So dass wir das dann auch mal zeigen können, was deine Erfahrungen sind. Das Gerät kommt von der Firma Perl in Bugingen und kostet 19 Euro. Das ist ja nix. Können wir mal wieder aufnehmen, ne? Ja. Wir haben übrigens gerade Karl gehört. Karl ist der älteste Teilnehmer dieses Treffens mit, wie der Axel eben schon sagte, mit 81 Jahren, auch sicherlich der erfahrenste Camper unter uns. Karl, zeig mir doch mal einmal, wie lange kämpfst du schon, Karl? 35 Jahre, ja. Ja, Nürburgring-Camper. Also dem Karl macht man doch so schnell nichts vor. Ja, cool. Sonst noch jemand einen Wunsch, eine Wortmeldung loszuwerden? Möchtest du? Ja. Komm zu dir. Ja, Oliver hier, Olli. Ich möchte einfach nur Danke sagen, dass ich dabei sein durfte. Ich wurde jetzt mehrfach gefragt, was hat uns hierher geführt, wobei wir ja nur einen Tesla fahren, der ausgebaut ist zum vollwertigen Camper. Und ich war entsetzt von den dreien, dass sie fragten, wie kommst du zu unserem Podcast? Und ich habe gesagt, was soll das für eine Frage? Ich habe einen Camper. dieser Wagen ist halt voll ausgebaut und ich fühle mich halt genauso euch ebenbürtig wie ihr alle hier. Und vielen Dank für dieses tolle Wochenende. Hat echt Spaß gemacht. War klasse. Vielen Dank. Ja, klasse. Cool. Also, Dankeschön. Das Kompliment können wir einfach nur zurückgeben. Nicole und Olli, ihr fügt euch einfach so ein, als wenn ihr eben auch wirklich die hundertprozentigen Camper seid, obwohl ihr nur ein Tesla fahrt. Also, du musst ganz unbedingt auch Niki sagen, nicht Nicole. Ja, dann kriegt sie sofort Gänsehaut. Okay. Das ist Niki. Also es passt einfach wirklich und es war natürlich auch ein Eyecatcher irgendwie. Ne? Das ist was Besonderes, wenn jemand mit Tesla hier so zwei Nächte verbringt. Aber da haben wir ja schon im Interview drüber gesprochen. Das spielen wir ja noch an entsprechender Stelle ein. Cool. Ja. Ja, und genau an diese Stelle kommen wir jetzt. Das heißt, wir spielen jetzt die Schnipsel, die wir so unterwegs aufgenommen haben, sowohl auf dem Moselsteig als auch auf dem Platz in Enkirch. Und am Ende gibt's noch ein kleines Highlight, ein bisschen Lagerfeuerromantik mit Musik. All das spielen wir jetzt ein und viel Spaß dabei. Die Verabschiedung erfolgt dann danach. Das hört sich nicht gut an. Pass mal auf. Komm mal, bleib mal hier, Marius. Abgefahren Podcast am Berg. Der Marius ist bei mir. Hallo Marius, alias Elmo Van. Ja, genau. Moin, moin. Moin. Ist gemein, jetzt hier im Anstieg zum Moselsteig den Marius zu interviewen. Der Marius kümmert sich heute so ein bisschen um unsere Wanderstrecke. Was machen wir heute, Marius? Ja, wir machen eine Gratwanderung und gerade sind wir im sogenannten Seitensprung, was auch immer das heißt. So ein kleiner Wanderweg auf den Weinberg erstmal drauf und dann wandern wir weiter auf den Grat. Und es ist gerade, da habe ich mir eine super Strecke ausgesucht, ist nämlich gerade quasi Single Trail, Treppen, die man eigentlich nur hintereinander hochgehen kann. Genau, wir hatten uns gestern Abend das vorgenommen und jetzt sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen, die sich das antun. Und der Rest der Truppe vom Abgefahren Podcast Treffen macht irgendwas anderes. Frühstücken, laufen, Radfahren, oder alles. Wir sind jetzt erstmal ein paar Stunden unterwegs. Wir haben schon den ersten Ausblick. Ja, wunderbar, hier auf die Mosel. Du kennst dich gut aus hier, ne? Ja, so einigermaßen. Aber der beste Ausblick kommt erst noch bei der Burgruine über Tram Trarbach. Freuen wir uns drauf. Wir hören uns bestimmt gleich später nochmal. Erstmal ein bisschen Luft holen, oder? So, der zweithauptverantwortliche Teil für die Wanderung heute, sage ich einfach mal so, neben dem Marius, ist der Walter. Der hat nämlich auch dazu animiert, heute eine kleine Wanderung zu unternehmen. Warst du schon mal hier, Walter, in der Gegend? Nur den Radweg bin ich gefahren. Zum Wandern war ich hier noch nicht, in der Eifel schon, aber hier der Mosel noch nicht. Ja, aber weil du gefühlt auch Ortskenntnis hast. Aber ich glaube, du wanderst sehr gerne mal prinzipiell, ne? Ich wandere sehr gerne. Ja. Und gestern hier beim Einkaufen habe ich eben diese Tafel gesehen, wie der Weg da ist und gedacht, das könnte passen. Ich glaube, das passt sehr gut. Der Marius und du, ihr habt euch gestern da schon irgendwie verständigt, da heute was zusammenzusuchen. Und jetzt sind wir schon, ja, man kann schon fast sagen, so auf der Oberkante hier, ne? Ist ein bisschen geht es noch weiter hier hoch, aber das ist oben, das geht über die Starkenburg und dann nach Traben-Trarbach wieder runter und auf der anderen Seite wieder zurück. Auch wieder hoch, da ist dann Burg Royal oder Mont Royal, so eine alte Festungsanlage und über die kann man dann später mit der Fähre zurück. Eine schöne, gemütliche Runde. Ich finde es also mal abgesehen von der Wanderung, finde ich es einfach mega, dass wir uns jetzt mal kennenlernen konnten. Also ich glaube, der Name ist schon mal im Podcast gefallen. Ich habe nämlich deine Briefe teilweise vorgelesen und jetzt freue ich mich, dass du unserem Aufruf gefolgt bist, hier bei dem Treffen teilzunehmen. Wie gefällt es dir insgesamt? Wir haben heute, muss man dazu sagen, Samstagmorgen. Wir haben uns am Freitag getroffen. Es geht bis morgen früh, Sonntag. Wie gefällt es dir? Mir gefällt es sehr gut. War auch, als ich das gehört habe, gesehen, Enkirch von mir nicht so weit. Aus, von der Wo kommst Seite du her? Vom Hunsrück komme ich sozusagen aus Bad Kreuznach an der Nahe. Und war dann klar, da möchte ich gerne hin, der richtige Jahresplan, nachdem, dass das hier passen kann. Perfekt, ich glaube, die Chemie passt einfach, oder? Also wenn ich mir das gestern Abend angeguckt habe, wir haben ganz am Ende noch am Lagerfeuer zusammengesessen, alle im Kreis und ich betone immer, es kannte vorher niemand, außer ich kannte Axel und Jan. Ansonsten kannten wir niemanden und auch untereinander kannten die Leute sich nicht. Aber ihr habt euch halt alle kennengelernt. Ja, und den langen Tisch zu machen, kam man automatisch ins Gespräch und gemeinsame Tafel sozusagen, wo man sich teilt, bietet sich einfach super an. Wir haben alle die gleiche Leidenschaft, manche Leidenschaften sogar mehrmals, also sprich Wandern, Laufen. Da sind ein paar Leute mit Fahrrädern dabei, also man hat genügend Gesprächsthemen und Gemeinsamkeiten, warum das einfach so genial ist, warum sich wildfremde Menschen, glaube ich, binnen kürzester Zeit miteinander verstehen. Sehe ich auch so, ja. So ist es, genau. So, wir stehen jetzt hier, wir stehen im Schatten, wir sind nämlich clevere Wanderer. Die anderen fünf Teilnehmer, vier, die stehen in der Sonne. Aber genießen die Aussicht. Aber genießen die Aussicht auf die Mosel und wir gehen jetzt mal weiter und dann schauen wir mal, wo uns das noch hier hinführt heute. Danke, Walter. Ja, gerne, danke. So, der nächste Wanderer an meiner Seite. Ihr verzeiht uns das schwere Atmen, weil es geht leicht bergauf jetzt hier an der Stelle. Ich schone unsere Teilnehmer nicht. Der nächste Wanderkandidat hier neben mir ist der Olli. Hallo Olli. Hey, grüß dich Thomas. Auch wir haben uns gestern erst kennengelernt, was mich sehr glücklich macht. Du wolltest was sagen? Nein, ich bin froh, dass du die Kurzatmigkeit erwähnt hast. Das wollte ich nur kurz einführen. Ja, also die Wanderung ist kein Spaziergang. Es geht, wie gesagt, hatte ich gerade eben schon erwähnt, auf den Moselsteig. Also wir gehen schon hier so hoch es geht auf den Berg. Von daher verzeiht uns das. Aber warum habe ich mir den Olli geschnappt? Ich will jetzt nicht den Olli auch noch nach der Wanderung fragen. Das habe ich gerade schon mit Walter und Marius sozusagen abgehandelt. Ich habe mir den Olli geschnappt, weil der ein außergewöhnlicher Camper in unserer Runde ist. Der Olli ist nämlich mit seiner Liebsten, mit der Nicole, mit einem Tesla da. Tesla? Campen? Wie geht das? Was macht ihr? Vollwertiger Camper, definitiv. Ein SUV Tesla Model Y Camper. Und ursprünglich wollte ich mit dem Wagen, ich habe ein Sabbatical jetzt ab 1. Juli und ich wollte mit einem Freund ursprünglich von Berlin bis nach Shanghai fahren. Das war die erste Idee, nachdem irgendwann mal Elon Musk sagte, er würde 2023 die Laderouten oder die Ladesituation von London bis nach Shanghai durchgehend geschlossen haben. Oh, es ist anstrengend während der Wanderung. Ja, das gibt's ja gar nicht. Und da kam die Idee auf, dann halt vielleicht von Berlin bis nach Shanghai zu fahren. Und durch die Ukraine-Situation ist es natürlich vor über einem Jahr dann erstmal so weit ins Wasser gefallen. Ja. Und dann suchte ich halt eine Challenge, was ich machen kann, und wollte halt jetzt von Berlin nach Marokko fahren. Und da stellte sich das Problem, dass ich im Tesla halt schlafen wollte, campen wollte. Und oh Gott, ich kann nicht reden. Ja, pass auf, ich nehme dir nochmal was ab. Wir halten fest, wir reden von einem E-Auto, ein Tesla, dürfte mittlerweile fast jedem ein Begriff sein. Könnt ihr auch nach dem Modell dann googeln, dann habt ihr auch ein Bild dazu. Das Besondere ist, dass die beiden ernsthaft da drin schlafen. Und nicht nur das, die haben hinten Campingauszüge drin, da kann man spülen, da kann man drin kochen. Habe ich noch was vergessen? Na, ich hatte ursprünglich versucht, drin zu schlafen, aber wenn du die Rücksitzlehnen umklappst, dann hast du halt eine leichte Schräge und rutscht irgendwie nachts immer nach unten. Und da dachte ich halt, okay, ich muss das irgendwie ausgleichen mit einer Konstruktion, habe danach gegoogelt, ob es was zu kaufen gibt oder ob es jemanden gibt, der schon ähnliche Probleme hatte, und stieß dann auf einen jungen Mann, Jimmy, gut zu finden auf YouTube unter Living in Tesla. Der hat so einen Einbau bei sich im Wagen eingebaut, und ich fragte ihn nach Maßen, Plänen, und das lehnte er ab. Also musste ich seinen YouTube-Film mehrere hundert Mal anschauen. Die Pläne, die in irgendeiner Szene auf dem Tisch lagen, dann rausretuschieren, also nicht rausretuschieren, wie sagt man, rausschneiden, ja, und aufarbeiten. Und dann habe ich den Einbau nachgebaut. Und durch das Ausgleichen der Schräge der Rücksitzlehnen entsteht am Ende des Fahrzeugs halt so 25 cm hohe Holzkonstruktion, wo ich dann zwei Schubladen einbauen konnte, die gleichzeitig für die Verlängerung der Liegefläche dienen, wenn ich sie ausziehe. Aber halt auch ein Waschbecken beinhalten, ein Gasherd mit zwei Flammen. Ich habe jetzt einen 60 Liter Wassertank noch eingebaut mit einer Druckpumpe zum Duschen, zum Kochen, zum Trinken. Und dann habe ich gelernt gestern, ihr könnt über die Batterie vom Tesla auch das Klima so zumindest mal bedingt steuern. Ne? Also sprich, im Winter könnte das heizen, ne, denke ich mal, über die Batterien. Oder ist das, ja, ne? Ja, okay, so kam die Grundidee überhaupt auf, in dem Wagen zu übernachten, weil irgendwann hatte sich mal irgendein Tesla-Fahrer gewünscht von Tesla, dass man so einen Campingmodus doch einführen sollte, weil der Wagen ja sowieso als Elektrofahrzeug elektrisch klimatisiert, wärmt und kühlt über eine Wärmepumpe. Und dann wurde der sogenannte Tesla-Camp-Mode eingeführt. Und man stellt da eine Temperatur ein, die man haben möchte. Und die längste Übernachtung im Auto war auf dem, oder mit dem größten Temperaturunterschied, war auf dem Timmelsjoch bei -7 Grad draußen und Innentemperatur von 19 Grad, die ich eingestellt hatte. Und da verbraucht der Wagen dann 1% pro Stunde. Jetzt verstehe ich auch Camping-Mode, das kommt nicht von ungefähr, weil ich habe tatsächlich vor dir auch schon von Leuten gehört, nicht selten, die durch Skandinavien reisen, teilweise bis zum Nordkap mit dem Tesla. Scheint es eine Szene zu geben, ne? Tesla scheint das ja irgendwie aufgegriffen zu haben und unterstützt das zumindest mal auf technischer Hinsicht in irgendeiner Art und Weise. Ich finde es mega, super interessant. Wenn man jetzt sich das Fahrzeug mal anschauen will, wenn man euch sehen will, da hast du doch bestimmt einen Instagram-Account oder sowas, ne? Ja, also wir sind auf Instagram zu finden unter, jetzt muss ich selber überlegen, House Swap in Tesla. Das kommt von dem kanadischen Kollegen, der den Bau da entwickelt hatte, Jimmy, der halt Living in Tesla auf Instagram auch ist. Und ich weiß jetzt auch, warum er mir vor über einem Jahr seine Pläne nicht geben wollte, weil diesen Einbau hat er jetzt über Kickstarter gelauncht, und er vertreibt original alles, die ganze Holzkonstruktion mit Schwerlastschienen und Schubladensystem für, ich glaube, 1.000 Euro, einschließlich weltweiten Versand. Also es gibt schon eine Szene, die da interessiert ist, und er ist auch so gut wie schon ausverkauft. Also verrückt. Krass. Wir verlinken wie immer sowieso den Instagram-Account. Da muss man jetzt nicht mitschreiben oder das raussuchen. Das kommt in die Shownotes, und dann könnt ihr da draufklicken, und dann seid ihr nämlich beim Olli. Und dann könnt ihr euch das Gefährt anschauen. Wahrscheinlich packen wir auch noch Fotos mit in den Blogbeitrag. Dann könnt ihr euch das ebenfalls anschauen. Also eine Besonderheit. Wir sind froh, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß. Ja, na, ich wurde gestern erstaunlicherweise gefragt von dir, wo ich sehr irritiert war. Nee, was kann ich du? Das war einer meiner Kollegen. Ja, das war Alex. Ja. Alex fragte, sag mal, Axel. Herr Axel, ja? Warum bist du eigentlich mit dem Tesla bei einem Camper-Treffen? Oder warum hörst du einen Podcast, der sich um das Campen dreht? Gute Frage. Und ich antwortete völlig irritiert, dass ja unser Wagen ein Campingfahrzeug ist. Also ich verstehe gar nicht, was er wollte. Ja? Wir verstehen die Frage nicht, Axel. Genau. Alles klar, schön, dass ihr da seid und noch viel Spaß an dem Wochenende. Ja, danke, schön hier zu sein. Der war auch nicht im Ausland. So, wir brauchen dringend weibliche Stimmen im Podcast. Hallo Nicole. Hi, grüß dich. Du bist der Gegenpart zum Olli, den ich eben schon interviewt habe. Also heißt es, in dem Tesla hat nicht nur eine Person geschlafen, ihr habt sogar zu zweit darin geschlafen. Ja, richtig. Es ist eng, aber man muss sich sehr lieb haben und dann passt das super. Insofern kommen wir da super mit aus. Ja, wir müssen uns gerade konzentrieren. Es ist jetzt gerade ein Stück bergab hier über Geröll und Stein. Wir sind ja immer noch auf der Wanderung hier auf dem Moselsteig. Das hat gestern meine Frau schon bestätigt. Ich glaube, das gilt eigentlich für uns alle Camper. Man muss sich sehr mögen, wenn man auf engem Raum so Zeiten miteinander verbringt. Ihr macht es halt ganz besonders. Lass mich raten, das war Ollis Idee, oder? Ja, selbstverständlich. Aber ich finde es cool, dass du es mitmachst. Oder du hattest keine andere Wahl wahrscheinlich, ne? Ja, na, ich habe gesagt, solange es oder wir campen, wo es warm ist und die Sonne scheint, bin ich dabei. Ja. Bei Regen wäre das für mich wirklich ein Albtraum. Du könntest ja nicht mal die Küche benutzen, weil der Kofferraum ist ja hinten offen. Bei Regen wird alles nass. Also im Sommer ist es toll. Hattest du denn schon mal in deinem bisherigen Leben Camping-Erfahrungen oder Camping-Berührungen als Kind, meinetwegen mit den Eltern? Nee, mit den Eltern nicht, aber so als Jugendliche, ne, ist man dann zum Zelten gefahren. Und das war natürlich auch ein Erlebnis. Das hat Spaß gemacht. Aber später hat man dann gesagt, naja, so gewissen Luxus möchte man irgendwie schon haben. Ne? Und seitdem waren wir dann eben immer in Pensionen, Hotels oder haben uns Ferienhäuser gemietet. Ja, und jetzt kommt Olli hier um die Ecke mit seinem Einbau und jetzt wendet sich das Blatt wieder. Und ihr macht so ziemlich genau das, was wir machen. Ihr steht auf einem Campingplatz wie wir, ihr schlaft da drin, ihr kocht da drin, ihr macht euren Kaffee da drin. Ja, aber jetzt nicht unbedingt Campingplatz. Das ist ja der Vorteil, dass man unser Auto gar nicht als Campingmobil erkennt. Insofern können wir uns irgendwo hinstellen, wo es eigentlich gar nicht erlaubt ist und genießen morgens die schönsten Plätze. Sonnenaufgang am Meer oder da, wo es eben nicht so viel Trubel gibt. Und das ist natürlich was ganz Spezielles und das ist gerade das, was mich dann so triggert, da wirklich bei zu sein. Haben wir gestern schon gesagt, genau. Das ist so, ich glaube, neudeutsch-englisch nennt man das Stealth Camping, also Camping undercover, also mit Fahrzeugen, denen man das nicht ansieht, dass sie Camper sind. Somit wird man nicht irgendwo vom Hof gejagt oder sogar tatsächlich vom Ordnungsamt, das gibt's ja auch, oder wenn man im Wald ist, vom Forstamt, vom Förster, alles schon passiert, also nicht uns, aber dem Hören nach passiert das, mit Recht im Übrigen. Es gibt nun mal in Deutschland keine Erlaubnis, wild zu campen. Sieht halt in Skandinavien ja zum Glück ein bisschen anders noch aus. Genau, ihr seid da, ihr macht das so wie wir. Klar, ihr habt keine eingebaute Toilette und sowas, aber das hat man in aller Regel bei so einem Platz, wie wir es jetzt haben, hat man das ja, dass man da die sanitären Einrichtungen nutzt. Das machen wir im Übrigen auch, obwohl wir eine Toilette an Bord haben. Ne? Ja, was jetzt ganz neu ist, dass Olli diesen Wassertank noch mit eingebaut hat, mit 60 Litern, mit einer kleinen Dusche dran und hat für mich jetzt noch so ein Duschzelt gekauft, was wir direkt neben dem Auto aufgebaut haben, sodass ich auch daneben gleich duschen kann. Man kann sich umziehen und ist nicht immer so präsent, ne? Ich weiß, wenn da noch andere Leute irgendwie sind. Das ist ganz angenehm. Ja, guck mal. Also ich glaube, man kann, wir hatten schon das Thema, das würde jetzt zu weit führen. Da müsste man eine eigene Episode zu machen. Also Thema Reduzierung. Ne? Das habt ihr in eurem privaten Leben genauso vor und so lebt das halt hier in eurem Tesla. Und das kann, glaube ich, nicht schaden, mal zu schauen, was man wirklich braucht und was man vielleicht nicht unbedingt braucht. Und das, ja, man kennt das ja so vom Urlaub. Du nimmst eben ganz viel mit, hast einen Koffer voll und die Hälfte hast du letztendlich auch gar nicht angehabt oder brauchtest sie einfach gar nicht. Und hier haben wir gleich ein kleines Täschchen. Ja, man minimiert alles und es reicht trotzdem aus. Ne? Das ist super schön. Einmal hier zu der Gegend. Also man muss dazu sagen, ihr kommt tatsächlich aus Berlin, was uns unfassbar stolz macht, dass ihr so eine weite Anreise auf euch genommen habt. Wart ihr schon mal hier an der Mosel? Also vor langer, langer Zeit mit der Firma mal, aber da haben wir jetzt gar nicht so viel gesehen. Das war mehr so firmenintern, dass ich mal hier Zeit verbracht habe. Insofern genießen wir das jetzt hier, weil Olli war auch noch nie hier. dass wir mal die Chance haben, die Natur richtig zu genießen. Ja, denke ich mal, oder? Also ich glaube, der Moselsteig, wir waren jetzt ja gerade schon so mit auf den höchsten Stellen, mit Blick runter auf die Mosel. Traumhaft schöne Gegend, oder? Also ich muss sagen, hier wandern war ich jetzt auch noch nicht. Wir waren zwar schon mehrmals an der Mosel, aber schon schön, oder? Ja, wunderschön. Na, und für uns war der Weg hierher jetzt auch gar nicht extrem weit, weil wir die Zeit genossen haben, endlich mal 7 Stunden am Stück nebeneinander zu sitzen und uns intensiv zu unterhalten, was zu Hause gar nicht möglich ist, weil der Alltag ruft und du ständig irgendwie Programm hast. Also insofern genießen wir eben auch den Weg hierher. Schön. Das freut mich, dass ihr hier seid und ich wünsche uns einfach allen nochmal eine schöne Zeit hier. Erstmal auf dem Steig und später noch auf dem Platz. Auf jeden Fall. Ja, danke, dass wir herkommen durften. Danke, Nicole, dass ihr da seid. Hallo Frank, da war mal was, ne? Ja, mit einem Aufnahmegerät, ne? Mit einem Aufnahmegerät. Diesmal habe ich mir das vom Jan geliehen, das kann ich vielleicht besser bedienen. Frank von Frank D. Camping, dem YouTube-Kanal. Richtig. Du bist auch hier bei uns und du hast was Interessantes mitgebracht zum Treffen. Ja. Nämlich eine kleine Split-Klimaanlage. Genau. Die nicht 2000 Euro kostet und Richtig. Die man dann auch zu Hause lassen kann, wenn man im Herbst losfährt. So ist es, genau. Also Split-Klimaanlage, was heißt das? Die kann man nicht nur in Split in Kroatien nutzen, sondern Split aufsplitten von, die kann man trennen. Da ist die Lüfteeinheit getrennt von der Kompressoreinheit. Den meisten ist ja bekannt die Dachklimaanlage. Das ist ja eine Einheit, die wird in so ein Heki oder eine Dachöffnung eingesetzt und bildet eine kompakte Einheit. Da ist Kompressor- und Lüfteeinheit eins. Die Split-Klimaanlage hat die getrennte Lüfteeinheit, die im Fahrzeug verbleibt und die Kompressoreinheit, die wird außen an das Fahrzeug, an ein Fenster angehängt. Das heißt, wenn ihr euch vorstellt, du machst das Wohnmobil- oder Wohnwagenfenster auf, dann hast du ja die Seitenwand und da hängt man die Kompressoreinheit rein. So, wie kommt jetzt die kalte Luft zur Lüfteeinheit? Da sind ein paar Schlauchverbindungen, die sind relativ starr und unflexibel, aber ausreichend flexibel, um das da durchzuführen. Ich kann das Fenster danach verschließen. Das heißt, nach innen geht dann die kühle Luft und geht dann zur Lüfteeinheit und die Lüfteeinheit stelle ich innen entweder auf den Tisch. Ich kann die auch auf Halterungen im Fenster montieren, so dass ich dann den Tisch weiter nutzen kann, wenn das zum Beispiel an der Dinette passiert. Okay, ja. Und das gab es jetzt auch irgendwie bei Aldi, glaube ich, von der Firma Medion. Das hast du aber nicht. Richtig. Sondern du hast eine von? Von der Firma Eurom. Mhm. Die habe ich gesehen letztes Jahr auf dem Caravansalon. Ich habe von denen so einen kleinen USB-Lüfter, so einen Standventilator, Tischventilator, kann man auch aufhängen. Wunderbares Teil. Und dann kam ich an den Stand, sehe, da ist ja mein kleiner Lüfter. Und was ist das eigentlich? Ne? Und dann stand da die Split-Klimaanlage. Und ich habe den Herrn am Stand angefragt wegen der Kooperation. Und die haben sich interessiert gezeigt. Und die haben mir eine Klimaanlage zur Verfügung gestellt. Mhm. Ne? Mhm. Wir waren ja gerade bei den 2000 Euro für eine Dachklimaanlage. Mhm. Würde ich gleich zu übergehen. Die kostet keine 2000, die kostet auch keine 1000, die kostet nicht mal mehr 500 Euro. Mhm. Die kostet Straßenpreis beim großen O oder wo auch immer, kriegt man die für unter 500 Euro. Und das ist, denke ich, ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man weiß, was man will und was man kauft. Okay, das heißt, ich kaufe halt keine Dachklimaanlage, sprich, ich muss sie aufbauen. Also es lohnt jetzt wahrscheinlich nicht für einen einzigen Abend alles wieder abbauen, je nachdem, wie man mag. Aber es ist schon ein bisschen aufwendiger. Wie lange baust du da die Anlage auf ungefähr? Ich habe es jetzt das dritte Mal gemacht. Ich war nach 10 Minuten fertig. 10 Minuten, das ist ja noch überschaubar. Ja, genau. Mhm. Also man braucht aber, braucht 230 Volt. Also es läuft nicht mit 12 Volt. Richtig, genau. Es ist keine 12 Volt Klimaanlage. Die 12 Volt Klimaanlagen gibt es auch, aber die sind meistens in der Leistung sehr schwach. Mhm. Diese Klimaanlage benötigt 230 Volt, hat aber eine relativ geringe Stromaufnahme. Ich glaube, irgendwas um die 500, 600 Watt. Also ich habe das bei mir auf dem Kanal mal getestet und das könnt ihr sicherlich verlinken. Das verlinken wir, genau. Genau. Mhm. Und ich brauche in einer Stunde 20 Ampere. Also 20 Ampere-Stunden Verbrauch pro Stunde zieht die Klimaanlage auf der höchsten Stufe. Mhm. Wenn ich jetzt die Stufen runterstelle, heißt nicht merklich weniger. Mhm. Aber es ist überschaubar. Die Leistungsaufnahme ist nicht so hoch. Der Preis ist günstig. Allerdings darf man das Teil nicht als einen Ersatz einer Dachklimaanlage sehen. Mhm. Was würdest du sagen, was ist jetzt der Nachteil dieser Anlage? Was? Also ich bin von mir ausgegangen. Ich fahre so wenig wie möglich mit Klimaanlage im Auto. Im Pkw ist sie kaputt, da geht sie gar nicht mehr. Im Wohnmobil eigentlich nur noch, wenn es wirklich sehr warm ist. Und wir versuchen uns ein bisschen an die Wärme zu gewöhnen. Aber ab und zu ist es doch mal schön, wenn man den Innenraum ein bisschen kühlen kann. Letztes Jahr war ja diese Hitzewelle mit 40 Grad. Und da war das extrem unangenehm. Und auch im Wohnmobil Mitternacht noch 30 Grad. Man kriegt es nicht runtergekühlt. Machen wir mal eben hier den Cut. Was war jetzt die Frage nochmal? Was war der Nachteil? Genau. So, der Nachteil ist die Kühlleistung als allererstes. Sie kühlt nicht so stark und effektiv runter wie eine Dachklimaanlage. Der zweite Nachteil ist, ich muss das Ding aufbauen. Und ja, dritter Nachteil fällt mir jetzt gerade so spontan eigentlich gar nicht ein. Und der Vorteil ist natürlich die Flexibilität. Wenn ich sage, ich brauche in der Regel keine Klimaanlage. Ich fahre im Frühjahr, im Herbst, im Winter weg. Ich fahre antizyklisch. Ich fahre auch nicht in den Ferien. Ich fahre auch nicht nach Italien oder sonst wo. Dann kann ich die zu Hause lassen. Dann steht die im Keller. Das Ding wiegt 16 Kilo. Ist ungefähr so kompakt wie zwei Bierkisten. Und wenn ich aber doch sage, jetzt fahren wir in den Süden und ich mich erwartet da ein heißes Wochenende oder ein heißer Urlaub, dann packe ich das Ding in den Kofferraum. Mhm. Und wenn ich den Bedarf habe, dann ist die in 10 Minuten installiert und bei Bedarf kühle ich abends einfach mal den Raum ein bisschen runter. Wie viel Grad kann man ungefähr erreichen? Was würdest du sagen? Die Bedienungsanleitung spricht irgendwas von 24, 25 Grad auf der höchsten Stufe. Es kommt immer auf die Bedingungen an. Ich bin ja nicht die Pro-Mobil. Ich habe das für mich individuell getestet. Ja. In Kroatien, so bei 28, 29 Grad, da war es auch nicht so warm. Aber jetzt hier bei unserem Treffen habe ich gestern mal alles verschlossen. Wir hatten 35 Grad im Auto. Und habe dann innerhalb von 2,5 Stunden auf 28 Grad runterkühlen können. Mhm, den vorderen Bereich bis zum Bad, Küche, Dinette und Fahrerhaus. Mhm. Hinten den Schlafraum habe ich abgetrennt, weil da halte ich mich nicht auf. Also habe ich vorne versucht, effektiv zu kühlen. Das geht. Ja. Und du warst ja auch mit drin. Mhm. Und wenn man so reinkommt, sagt man, boah, fühlt sich angenehm an. Ne? Ist, ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Erfrischung und ist jetzt nicht die Klimakammer, wo ich sage, boah, hier hole ich mir innerhalb von 5 Minuten den Mega-Schnupfen. Mhm. Genau. Vielen Dank. Du hast auch noch ein paar Sachen von unserem Treffen gefilmt. Auch da wird es ein Video geben. Richtig. Auf deinem Kanal. Und ja, wir verlinken das dann. Unter anderem zum Beispiel den Tesla. Also wer das mal sehen will, der wird dann, das ist natürlich auch cool, das nur zu sehen, nicht nur zu hören. Ja. Insofern, wir verlinken das auf deinen Kanal, auf dein Video. Und dann kann man sich das da schön angucken. Ja, genau. Es ist ein bisschen ein kleiner Eindruck, nur immer 5 oder 10 Minuten, die ich da drauf gehalten habe, dass ihr ungefähr wisst, hey, wie sehen die überhaupt aus? Oder nein, ich glaube, ich habe euch gar nicht gefilmt. Ne? Ha, müssen wir mal schauen. Also wie sah das hier aus? Und dieser Tesla als Camper, ja, das wird auch in meinem Video als Titel stehen und das ist kein Clickbait. Man kann tatsächlich in einem Tesla schlafen und das war heute Morgen kam ich raus, ne? Und das Ding war verrammelt und die beiden waren tatsächlich drin und haben übernachtet. Lasst euch überraschen. Genau. Vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht mit uns und bei uns. Und, absolut. Das war eine gute Idee. Das habt ihr gut gemacht und jetzt haben wir endlich mal Gesichter zu den Stimmen. Zu den Stimmen. Okay. Danke dir. Gute Heimfahrt. Danke euch auch. Ciao. Ja, wir sind jetzt hier auf der Wiese bei Elke und Frank. Hallo ihr zwei. Hi, hallo. Hey Jan. Jo, cool, dass ihr da seid. Ich meine, wir kennen uns jetzt ein paar Jahre, nicht intensiv, aber wir kennen uns. Also Frank und ich haben businessmäßig ein bisschen was zu tun gehabt. Nicht allzu viel, um das genau zu sagen, aber es hat sich nicht so ergeben. Trotzdem total cool, dass ihr da seid. Was habt ihr hier für ein Auto? Also ihr leuchtet ein bisschen mehr als die anderen Autos, die wir hier haben. Wir sind ja doch mit der Weißware da, ne? Das ist richtig. Wir haben einen Hokkaido-farbenen Ford Transit Nugget. Und er heißt Möhre. Warum auch nicht mit dieser Farbe und vor allen Dingen mit unserem Namen? Mit dem Namen ist, ja, kam mir jetzt die Farbe klar, auf jeden Fall. Aber Moorfährt Möhre, sehr cool. Wie alt ist denn das Fahrzeug jetzt? Den haben wir seit September 2022. Also es ist ein relativ neues Auto und wir haben ihn aber auch schon an den ein oder anderen Wochenenden gut gebraucht. Wir haben jetzt auch ein etwas längeres Wochenende in Gedern verbracht. Das war das Nugget-Treffen in Gedern mit 150 dieser Fahrzeuge in verschiedensten Baujahren. Auch spannend. Ich habe davon gehört, aber da wir kein Nugget fahren, sind wir auch nicht eingeladen worden. Also es war echt schade. Na gut, nee, da bleibt mal unter euch da. So ist das Leben. Ganz, ganz genau. So, und ihr habt hier vorne noch so ein Solarpanel, so ein mobiles. Da wird der Axel auch mal die Tage irgendwann noch mal was zu machen, weil der hat jetzt auch eins, der überlegt noch eins zu kaufen und hat noch was auf dem Dach kleben. Also da gibt es so ganz viele Ideen. Von welcher Firma ist das und was macht das gerade? Das ist ein 220 Watt Solarpanel, eine Solartasche von der Firma, wie heißen die, Plug-in Festival. Und wir laden jetzt gerade damit unsere Powerstation, eine EcoFlow, und wir wollen halt eben einfach autark sein. Also wir wollen vermeiden, dass wir an den Campingplätzen immer Strom nehmen müssen, sondern wir wollen auch, wenn wir auch mal freistehen oder wenn wir auch nach Norwegen fahren und dort freistehen an den Fjorden, wollen wir uns einfach selber versorgen können. Ja, wir haben jetzt ungefähr 15.20 Uhr. Die Sonne knallt vom Himmel. Wir sind auch froh, dass wir Schatten haben hier. Wie viel Watt macht die denn jetzt? Also wie viel Energie produziert die? Also ich kann auf dem Handy, auf einer App kann ich sehen, 161 Watt produziert sie gerade. Und ich habe eine Anzeige bekommen von der App für die Powerstation hat momentan, also hat es 60% und hat gesagt, eine Ladezeit von 2 Stunden und dann ist das Ding wieder knallvoll. Dann könnten wir zum Beispiel das Auto dranhängen und das auch noch vollladen. Und wenn wir noch eine Gießkanne hätten, würden wir die auch noch voll machen. Ja, voll Watt. Also da müsst ihr an die Nordsee fahren dann, ne? Um das Watt dann in die Gießkanne zu kippen. Was habt ihr für eine EcoFlow? Ich sehe sie, aber ich kann sie nicht einschätzen, weil ich EcoFlow noch nie gesehen habe. Sie sieht mir erstmal klein aus, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Also wir haben die EcoFlow River 2 Max. Das ist die mittlere von den EcoFlow River Modellen. Das sind die, ich sag mal, sehr transportablen Modelle. Wir wollten eigentlich, also unser Ziel war es, eine Kapselkaffeemaschine dort dran zu betreiben. Wir sind kläglich gescheitert. Das schafft diese Version nicht. Wir hätten dann die Pro-Version nehmen sollen. Aber wir haben uns jetzt auf die gute alte Oma über Brühmethode jetzt geeinigt und lassen die, weil wir halt eben auch aus dem Auto heraus arbeiten. Mhm. Ja, also das ist auch ein Büromobil, ein offizielles Büromobil und können damit unsere ganzen Laptops und Bildschirme betreiben. Ja, das wäre jetzt auch, glaube ich, das nächste Thema, wo ich hingekommen wäre. Oh mein Gott. Ja, nu, ich meine, so ein bisschen Vorinformationen haben wir ja schon, das ist ja das Schöne hier. Wir sind ja schon 2 Stündchen hier, alle zusammen. Das heißt, Büro, was machst du genau damit? Ich bin seit der Corona-Zeit, ich war früher viel unterwegs als Business- und Sales-Trainer für Unternehmen und durch Corona war das halt eine absolute Vollbremsung, weil ja halt eben keine Präsenzseminare mehr stattgefunden haben. Und dann kam halt eben so das ganze Thema Digitalität auf und mittlerweile bin ich seit 2 Jahren als Sales-Mentor unterwegs. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, die im Vertrieb sind oder die halt eben selbstständig sind und arbeite auch mit einem Freund zusammen, der das ganze Thema Sichtbarkeit, Automatisierung, SEO-Optimierung und so weiter macht. Und zusammen helfen wir Menschen, ein Business auf die Beine zu stellen. Das klingt total spannend, das klingt total nach Helfersyndrom. Ja, also. Ja, es macht, cool. Macht aber auch riesig Spaß zu sehen, wenn Menschen auf einmal sagen, ich habe am Anfang nicht gewusst, wie ich mein Business starte, wo ich anfangen soll. Deswegen heißt es auch eben Mentoring, weil wir es mit den Menschen gemeinsam machen. Wir nehmen sie an die Hand, teilweise erledigen wir auch Dinge für sie und zum Schluss sagen sie, verdammt nochmal, ich verdiene jetzt endlich Geld. Ja, so soll es sein, prima. So, und ihr schlaft dann also in eurer Business-Lounge sozusagen dann auch unterwegs. Und wie viele Leute können hier in dem Nugget schlafen? Also sinnvoll? 2? Also wir haben schon gehört von Familien mit 2 Erwachsenen, 3 Kindern und einem Hund. Das wäre uns zu voll. Aber oben hast du ein Bett mit 2 Meter mal 1,40 Meter. Da schlafen Elke und ich. Und jetzt demnächst fahren wir nochmal an den Gardasee. Da ist unser 20-jähriger Sohn Nico nochmal dabei. Und der schläft hier unten auf einem Bett. Das ist ungefähr 1,20 Meter, 2 mal 2 Meter. Da könnten auch 2 Kinder schlafen. Genau, für Kinder sollte das sein. Sehr verliebte Menschen. Ja, sehr. Ja, cool. Schickes Auto, coole Ausstattung. Wo können wir dich denn, oder andersrum gesagt, wir sind ja hier in einem Podcast und es gibt ja noch mehr Podcasts auf dieser Welt, habe ich gehört. Und ich glaube, du kannst da noch was zu erzählen, oder? Ja, ich betreibe seit, ich würde mal sagen, etwas längerer Zeit, aber auch also nicht so regelmäßig, den Podcast Komm gut an. Das ist so ein Podcast von Mensch zu Mensch, wie kann ich eine gute Wirkung erzeugen. Geht so ein bisschen nach dem Satz, wenn Menschen sich sympathisch sind, hören sie einander zu. Und wenn sie Vertrauen zueinander gefunden haben, machen sie Geschäfte miteinander. Und was gibt's für Möglichkeiten, das zu machen? Und jetzt gibt's einen sehr jungen Podcast, ein Business-Laber-Podcast. Und komisch, das mit dem Labern habe ich heute schon oder in den letzten zwei Tagen schon öfter gehört hier. Und ich kenne keinen weiteren Business-Laber-Podcast. Also sage ich den einzigen, den ich kenne. Und da mein lieber Geschäftspartner Oliver Albrecht auf Zypern wohnt, der einflussreichste Podcast Zyperns. Und der heißt Unverschämt Seriös. Das klingt unverschämt seriös. Sehr cool. Link packen wir in die Shownotes. Vielleicht hat der ein oder andere Interesse dran. Laber-Podcast, also wer hier zuhört, muss Interesse an Laber-Podcast haben. Ob es dann zu dem Thema auch passt, müsst ihr entscheiden. Aber danke dafür und viel Spaß weiterhin hier beim Treffen. Ne? Und ich glaube, gleich machen wir nochmal ein schönes, großes Abendessen. Und ich möchte mal sagen, ich finde es sehr, sehr schön, dass wir uns nach diesen Jahren mal wieder endlich persönlich getroffen haben, nicht nur per Zoom. Und vielen lieben Dank, dass ihr das organisiert habt. Mega. Ja, sehr gerne. Auch die Ecke. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Macht echt Heidenspaß mit euch allen hier. Und von daher, danke. Laufen oder Mosen? Thomas. Der ist total abgefahren, also abgelaufen. Abgelaufen. Abgelaufen hier. Sven, auch abgelaufen? Ja, megamäßig. Hammer aus, echt. Jan? Ja, Jan nickt. Abgeatmet. Abgekämpft. Okay, schöne Runde. Unten war jetzt nicht so an der Straße, da muss man nicht. Ne? Genau. Am Weinberg ist irgendwie schöner. Ne? Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, okay, laufen wir so ein bisschen eine Etage rauf in die Weinberge. Ja. Und da haben wir ein bisschen Blick auf die Mosel und nicht so viele Autos und Fahrradfahrer. Und das Gute ist, wir sind ja erst an der Straße lang gelaufen. Dann kannst du ja quasi mit nichts dann auch was Schöneres machen. Irgendwie dann ist ja da, Genau. Also viel schlechter ging es ja nicht. Genau. Die Qualität musste gesteigert werden. Ja, genau. Ja. Zum Ende hin wurde schön. Ja. Also wird so eine 10 Kilometer Runde, denke ich mal. Ne? Ja. Hat man uns so vorgenommen, kommt auch, glaube ich, so aus. Und hier steht 12. Mega. Ja, auf der Straße steht 12. Ja. Aber nur in die andere Richtung. Oh, guck mal, da sind 11. Ja, wir sind schnell unterwegs. Wir sind genau. Alles klar. Bis gleich, Männer. Ja. Perfekto. Jetzt kommen wir zu dem angesprochenen Highlight, dass wir abends am Samstag am Lagerfeuer gesessen haben. Elke und Frank haben uns mit Gitarre und Bass-Ukulele Musik gemacht. Und so ging dann ein wunderschöner Abend, beziehungsweise ein wunderschöner Tag dann auch romantisch zu Ende. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old here, older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. All my memories gather round her, miner's lady, strangers to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, mystery taste of moonshine or teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. I hear the voice in the morning hour, she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I'm getting feeling that I'm shouldn't be on yesterday. Yesterday, country roads. Take me home to the place where I belong. Oh, West Virginia, mountain mama, take me home, my country road. Please, please take me home, my country road. Please, please take me home, my country road. Woo! Schönen Dank fürs Mitsingen, herrlich. Könnt ihr Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. Getting dark, too dark for me to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Hey, hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Feel I'm knocking on heaven's door. Mama, put my guns into the ground. I can't shoot him anymore. The long black cloud is coming down. Feel I'm knocking on heaven's door. Hey, hey, hello. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Feel I'm knocking on heaven's door. Dann würde ich sagen, danke. Ja, wenn ihr sonst auf zum Grillen, oder? Genau. Genau. Essen, zum Essen, Grill, trinken. Genau. Danke, dass ihr da wart. Ja. Und bis demnächst, würde ich sagen. Oder? Ja. Genau, danke. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Du und ich, oder? Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.